heiße Matthijs. Jan Matthijs. Woher kommst du? Aus dem Brunnen. Ich wurde zum Brunnengärt. Ich möchte der erste heilige Zuhälter der Geschichte werden. Bald werden wir eine Stadt regieren. Wir werden dort den Gebrauch von Geld abschaffen, den Privatbesitz von Gütern und die Unterschiede im Einkommen. Dann wird das Licht unseres Glaubens stark genug sein, alle Menschen zu erleuchten. Münster! Da ist es! Dort unten! Willkommen im neuen Jerusalem, Bruder Gerd. Gewiss. Dies ist der Anfang. Sei du willkommen, Jan aus Leiden. Münster, Januar 1534. Brüder und Schwestern, die Wanderer, die wir erwartet haben, sind eingetroffen, um zu verkünden, dass die Tage der Reichen gezählt sind, dass die Macht des Bischofs für immer hinweggefegt wird. Heute wissen wir mit Sicherheit, dass uns Freiheit und Gerechtigkeit erwarten. Gerechtigkeit für all jene, die in Knechtschaft gehalten werden, gezwungen, für einen Hungerlohn zu arbeiten. Für all jene, die glauben und die mit ansehen müssen, wie das Haus des Herrn mit Bildern beschmutzt wird und kleine Kinder mit Weihwasser gewaschen werden, wie Hunde in einem Brunnen. Kuh. Hörspiel in 8 Teilen nach dem Roman von Luther Blissett. Teil 4. Das Wort wird Fleisch. Gestern habe ich einen kleinen Jungen von 5 Jahren gefragt, wer Jesus sei. Wisst ihr, was er mir geantwortet hat? Eine Statue, das hat er gesagt. Eine Statue. Für seinen kleinen Verstand ist Christus nichts anderes als ein Götzenbild, vor dem die Eltern ihn zwingen, seine Nachtgebete zu verrichten. Für die Papisten ist das der Glaube. Auf diese Weise wird der Akt des Glaubens zweitrangig. Das Gewissen wird mit geweihtem Wasser gewaschen, bevor es Sünden begehen kann. So deckt ihre Taufe die unsäglichsten Schändlichkeiten. Gewinn zu erzielen aus der Arbeit des Nächsten, Anhäufen von Besitz, das Eigentum an dem Land, das ihr bestellt, an den Webstühlen, mit denen ihr das Tuch webt. Aber wir, Brüder, wir wollen Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Wir wollen frei wählen, wer von der Kanzel zu uns spricht und uns im Rat vertritt. Wer hat denn tatsächlich über das Schicksal der Stadt entschieden, bevor wir ihn mit Fußtritten verjagt haben? Der Bischof! Und wer entscheidet heute? Die Reichen, die Honoratioren, allesamt nur deshalb große Bewunderer von Luther, weil seine Lehre es ihnen erlaubt, sich dem Bischof entgegenzustellen. Und ihr sollt nur gehorchen. Doch hier sind nun die Boten der Hoffnung. Seht nur, wer kommt, uns das Ende des alten Himmels und der alten Erde zu verkünden. Die Mächtigen der Erde werden entmachtet, von ihren Thronen gestoßen durch die Hand des Herrn. Christus kommt nicht, um den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Wenn sie gedenken, uns mit dem Schwert zu vernichten, werden wir diesen Schlag parieren und 100-fach erwidern.